Herr Littfass, der alte Berliner, der vor vielen Jahren die erste Littfass-Säule in Berlin aufgestellt hat, hat sich bestimmt nicht träumen lassen, dass im Jahre 1939 ein deutscher Rundfunksprecher einmal an einer solchen Säule in Krakau stehen würde, um sich mit ihrem Inhalt, mit den Plakaten, die darauf geklebt sind, zu beschäftigen. Diese Säulen beherrschen das Stadtbild von Krakau. Und das ist gut so, denn sie sind ein wesentliches Mittel für die Behörden, für die Verwaltung in Krakau, um der Bevölkerung, besonders auch der polnischen Bevölkerung, die Verordnungen bekannt zu geben. Wir wollen uns mal eine solche Säule ansehen. Sie sieht etwas anders aus, als wir sie von Deutschland her gewohnt sind, denn jede Säule ist gleichzeitig eine Art Miniaturkiosk, wo Zigaretten und Zeitungen verkauft werden. Wir haben uns aber nicht hierher gestellt, um nun anhand der vielen Plakate uns eine Vergnügungsstätte für den Abend auszusuchen. Hier gibt es eine ganze Menge Tanzlokale und Kinos und dergleichen. Wir sehen hier eine ganze Reihe von deutschen Filmen, die angepriesen werden. Zum Beispiel Der Vogelhändler. Dann haben wir hier einen ganz besonders schönen Titel, Die erste Liebe einer Pensionatsschülerin. Ein Film der großen Leidenschaft zweier Menschen. Rührende Romantik, prächtige Ausstattung, bezaubernde Musik. Ein Titel und ein Text, der wahrscheinlich auf die Mentalität dieser Bevölkerung eingestellt ist. Nein, wir wollen uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen, sondern mit der ernsten Seite einer solchen Säule. Und zwar vor allen Dingen mit den Verordnungen des Stadtpräsidenten, mit den Verordnungen des Generalgouverneurs und des Gouverneurs von Krakau. Da haben wir gleich hier eine Verordnung. Ich möchte sie mal vorlesen. Kennzeichnung der Juden im Distrikt Krakau. Ich ordne an, dass alle Juden im Alter von über 12 Jahren im Distrikt Krakau mit Wirkung vom 1.12.39 außerhalb ihrer eigenen Wohnung ein sichtbares Kennzeichen zu tragen haben. Diese Anordnung unterliegen auch nur vorübergehend im Distriktsbereich anwesende Juden für die Dauer ihres Aufenthalts. Als Jude im Sinne dieser Anordnung gilt, erstens, wer der mosaischen Glaubensgemeinschaft angehört oder angehört hat, zweitens, jeder, dessen Vater oder Mutter der mosaischen Glaubensgemeinschaft angehört oder angehört hat. Als Kennzeichen ist am rechten Oberarm der Kleidung und der Überkleidung eine Armbinde zu tragen, die auf weißem Grunde an der Außenseite einen blauen Zionstern zeigt und so weiter und so weiter und so weiter. Die Verordnung endet. Für die Ausführung dieser Anordnung, insbesondere die Versorgung der Juden mit Kennzeichen, sind die ältesten Räte verantwortlich. Gezeichnet Wächter, Gouverneur.